nicht diese Töne. Am 25. März 2015 hatte der Bonner Generalanzeiger zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion geladen. Es war gefühlt die 100. Debatte über ein Thema, das die Stadt Bonn mal mehr, mal weniger seit Jahren beschäftigt. Wird ein Festspielhaus für Beethoven gebaut? Wenn ja, dann muss der erste Spatenstich bald erfolgen. Denn 2020 soll das Jubiläumskonzert stattfinden, zum 250. Geburtstag des Komponisten, der in Bonn geboren wurde. Mission Beethoven, die Bonner Festspielhausdebatte, ein Dossier von Ulrike Bajor. Auf dem Podium sitzen, umrahmt von den Moderatoren, 5 Gesprächspartner. 2 sind definitiv gegen ein Festspielhaus. Rolf Bollwin, Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins. Wenn Sie mich fragen, was diese Stadt braucht, um Beethoven zu feiern, dann gibt es eine ganz klare Antwort darauf. Sie braucht auf jeden Fall ein funktionierendes Opernhaus, sie braucht ein funktionierendes Konzerthaus und sie braucht ein funktionierendes Schauspielhaus. Michael Scharf, Vorsitzender des Stadtsportbundes Bonn. Wir können in einer Zeit, in der wir Bäder schließen werden, in der wir Bibliotheken schließen werden, in der wir alle möglichen Dinge in dieser Stadt nicht mehr ermöglichen und den Leuten knallhart sagen, geht nicht mehr, Leuchtturmprojekt hinsetzen. Der dritte Diskutant ist einer, der das Vorhaben eher von Weitem betrachtet. Laurenz Langefort, Intendant der Kölner Philharmonie. Ich habe das Vorteil, dass meine Kölner Philharmonie nicht ein Festspielhaus ist, sondern ein Haus, wo das ganze Jahr ein Festspiel durchgeht. Also jeden Tag ist bei mir Festspiel. Und die Bonner bauen, die Bonner bauen, die Bonner bauen. Wir sind 2050, nichts steht da. Also, und ich kann sagen, ich gönne die Stadt Bonn, dass sie bauen. Aber im Moment gibt es eben die Furcht, dass dadurch die sonstige Kultur und übrigens auch der Sport leiden. Der vierte Diskutant, Martin Schumacher, Kulturdezernent der Stadt Bonn. Einer, der es gern allen recht machen würde. Beethovenstadt Bonn, das ist natürlich eine Herausforderung. Diese müssen wir nutzen, um auch die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt zu gestalten. Also, dass wir hier in Bonn etwas bieten, was Bonn unverwechselbar macht und eben Menschen aus der Region, aus dem In- und Ausland anlockt. Dazu braucht man auch einen angemessenen Konzertsaal. Und wenn das ein neu gebautes Haus sein könnte, wunderbar. Und der fünfte sagt, das machen wir. Wir bauen Beethoven ein Festspielhaus. Wolfgang Griesel, Präsident der Regionalen Industrie- und Handelskammer und Vorsitzender des Fördervereins Festspielhaus. Herr Griesel, Sie sind selber ja mit dem Klingelbeutel unterwegs und wollen 5.000 mal 5.000 einwerben. Das ist ambitioniert. War ganz direkt gefragt, wie läuft es denn so? Ja, gut. Danke. Eine Zahl hätten wir natürlich auch gerne. Ja, 9 Millionen. 9 Millionen. Ja. Ich liege gute 6 Millionen hinter meiner ursprünglichen Planung zurück. Ja, das ist durchaus richtig, aber ich finde, 9 Millionen eingesammelt zu haben in knapp 2,5 Jahren ist jetzt so schlecht nicht. Mittlerweile ist ja klar, wofür das Geld verwendet wird, das ich einsammle. Es wird verwendet für die sogenannten Betriebseinrichtungen des Gebäudes und die Kosten dafür liegen etwa bei 15 Millionen. Das heißt, bis zur Ziellinie fehlen mir noch 6 Millionen und die werden nicht nächstes Jahr gebraucht, sondern 2018. Ich bin mit dem Vorsatz in diese Veranstaltung gegangen, den Stand der Dinge objektiv zu resümieren. Das fällt mir nicht leicht, denn ich habe Zweifel. Beethoven 2020 feiern, unbedingt. Aber braucht Bonn dafür ein neues Festspielhaus? Es hat genug Kulturstätten, eine große Oper, sogar eine Beethovenhalle, eine Mehrzweckhalle, Spielort des Beethoven-Orchesters. Die Gebäude sind in keinem guten Zustand und könnten aus diesem Anlass endlich mal in Ordnung gebracht werden. Wären Sie nicht von einem Neubau, einem Leuchtturm, in Ihrer Existenz gefährdet? Aber Wolfgang Griesel, der fürs Festspielhaus streitet, hat irgendwas. Missionarisches? Verrücktes? Bewundernswertes? Die meisten Bürgerinitiativen streiten gegen etwas. Aber für ein Projekt mit hohem Risiko. Ich beschließe, dem Mann und seiner Idee aus Neugier und der Gerechtigkeit halber ein wenig mehr Raum zu geben und besuche ihn später in seinem Büro. Griesel ist Geschäftsführer eines mittelständischen Softwareunternehmens, im Ehrenamt Präsident der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg und jetzt auch noch Geldsammler. Sein Festspielhaus-Förderverein heißt Griesel and Friends. Warum tut der Mann sich das an? Wegen Beethoven? Wenn man sieht, was für ein Pfund wir als Region mit Beethoven in der Hand haben, dann ist es für mich völlig unverständlich, wie man nicht für dieses Projekt sein kann. Das hat eine ganze Menge kulturelle Auswirkungen. Ja? Es hat aber auch, und das ist mein Hauptargument, enorme wirtschaftliche Auswirkungen hier für die Region. Also, dass es uns hier heute so gut geht und dass wir nicht mehr die Bundesdorf-Schlafstadt sind, ja? Das ist uns ja auch ein bisschen in den Schoß gefallen. Das Postministerium ist aufgelöst worden, die großen Einheiten sind privatisiert worden. Die heute so gern gesehenen Global Player in dieser Region, Telekom, Deutsche Post, DHL, Postbank, sind ja ehemalige Postministerium-Abteilungen. Ja, das ist ja nun nicht unbedingt unser Verdienst. Das sind große Unternehmen. Es steht nicht im Grundgesetz, dass die drei in 30 Jahren noch in Bonn sind. Die Deutsche Post AG mit Hauptsitz in Bonn, Post Tower, ist der Hidden Player im Ringen um das Festspielhaus. Die Festspielhaus-Anhänger führen die vier Buchstaben Post wie ein Zauberwort im Mund. 30 Millionen Euro will die Post in das Projekt stecken. Einmal sieht die Post, insbesondere der Vorstand, seine Verantwortung, die sie hat für die Region. Großteil der Mitarbeiter kommen hier aus der Region, Großteil der Kundschaft kommt sicherlich hierher. Aber, und das glaube ich, ist der zweite, der Hauptgrund, die Post möchte mit Beethoven ihre Marke noch besser darstellen. Ja, Beethoven ist weltweit ein Gigant und öffnet in vielen Ländern dieser Welt die Möglichkeiten des Zugangs. Und das, glaube ich, das ist der tatsächliche Grund. 30 Millionen sind wenig Geld für viel Postwerbung. Das streitet Wolfgang Griesel gar nicht ab. Aber er wird ungeduldig, wenn er dauernd diese Frage hört. Diese Grundsatzfrage, die hartnäckige Bürger immer wieder anbringen. Was mich so riesig stört, ist, dass die Sponsoren aber ein ganz, ganz unmoralisches Angebot an die Bevölkerung von Bonn machen, indem sie ihre Investitionen und Spende nur mit der Lösung Festspielhaus verbinden und bei der Ertüchtigung, ja, bei einer hochkompetenten Ertüchtigung der Beethovenhalle und des Opernhauses die Stadt Bonn vollkommen im Wind stehen lässt. Ja. Ich finde das einfach unmoralisch. Ja. Und deshalb die Frage, ob das nicht noch umzudrehen wäre. Das ist relativ einfach. Die Post hat eine Verpflichtung ihren Stakeholdern gegenüber und da kommt sie mit der Renovierung der Beethovenhalle nicht durch. Alle die knapp 1000, die mir zugesagt haben, dass sie mich unterstützen, haben bei dieser Erklärung schriftlich erklärt, dass dieses Geld nicht für eine Renovierung der Beethovenhalle zur Verfügung steht. Es ist ihnen freigenommen, eine ähnliche Initiative zu gründen für die Renovierung der Beethovenhalle. Dass die Post ja sich zum Teil sogar dafür kritisieren lassen musste hier in der Öffentlichkeit, dass sie es wagt, der Stadt Bonn ein Geschenk machen zu wollen, dass sie dann trotzdem zu dieser ursprünglichen Zusage steht, das finde ich in der Tat toll. Und die Stadt Bonn müsste die Post auf Knien bitten, erstens bleibt hier mit eurer Weltzentrale. Das ist was ganz Besonderes, auch für eine Stadt. Statt, dass die Post quasi die Stadt Bonn nimmt, doch bitte das Geschenk an. Wir haben hier eine etwas verkehrte Welt. Monika Wulff-Matthies, Sozialdemokratin, einstige ÖTV-Vorsitzende, EU-Kommissarin und unter Kanzler Schröder Abteilungsleiterin bei der privatisierten Post. Es war nicht die Markenabteilung der Post, sondern es war Karin Hempel-Soos, die diese Idee geboren hat und mit der ihr sehr eigenen Durchsetzungskraft bis noch 3 Tage vor ihrem Tod wirklich durchgesetzt hat. Karin Hempel-Soos war auch Sozialdemokratin. Dazu Lyrikerin, Kulturaktivistin, berühmt-berüchtigt als Nervensäge von Bonn. Sie brachte es fertig, die Vorstandschefs der drei DAX-Unternehmen an einem Tisch zu versammeln. Die Stadt, paralysiert vom Regierungsabzug, brauchte eine neue Zukunft. Von der Lokalpolitik war nichts zu erwarten. Also machte Karin Hempel-Soos Politik. Post, Telekom und Postbank sagten, okay, wir bauen euch ein Festspielhaus. Das war 2007. Der Bund bewilligte daraufhin 39 Millionen für den Betrieb. Da wollte die Stadt nicht zurückstehen. Die alte Beethovenhalle sollte einem neuen Festspielhaus weichen. Es entbrannte der Debatte erster Teil. Bürger gegen den Abriss der Beethovenhalle, eines Symbols des demokratischen Wiederaufbaus. Ergebnis? Ein anderer Standort für das neue Festspielhaus wurde gesucht und nach langem Hin und Her am Rhein neben der Beethovenhalle gefunden. In dieser Zeit passierte der WCCB-Skandal. Der Investor eines World Conference Centers Bonn erwies sich als Betrüger und hinterließ der Stadt einen Schuldenberg. 2010 legte Oberbürgermeister Nimptsch, SPD, die Festspielhausidee auf Eis. Daraufhin wollte die Telekom beim Bau nicht mehr mitmachen. Die Postbank stieg ganz aus. Also mobilisierten die Bürger pro Festspielhaus ihre Kräfte. 2014 signalisierte der Oberbürgermeister wieder Interesse. 2015? Die Post ist immer noch bereit, 30 Millionen Euro zu geben. Aber das Festspielhaus wird mindestens 70, eher 75 Millionen kosten. Allein das Gebäude. Griesel und seine Freunde wollen also 15 Millionen für die Innenausstattung sammeln. Dann gibt es die Beethoventaler GmbH. Ihr Vorstand ist Ex-Ministerpräsident Wolfgang Clement. Sie soll das Haus später auch betreiben. Sie verkauft Lizenzen mit dem Komponistenkonterfei und will einen Kredit über 25 Millionen aufnehmen. Für den Rest hofft man auf Sponsoren. Die Kreditzinsen sind günstig. Die Stimmung in der Stadt ist es nicht. Es ist eben sehr schwierig, ein Thema, was schon so viele Tode gestorben ist, immer wieder zu neuem Leben zu erwecken. Monika Wulff-Mattis, Vorsitzende des Vereins Festspielhaus Freunde, ist nicht in erster Linie fürs Geldsammeln zuständig, sondern eher für Sympathisantenwerbung. Es treibt uns, denke ich, erstens, dass ich es wirklich schlimm finde, dass Bonn als Beethovenstadt, als dass sie sich ja auch draußen versucht zu verkaufen, nicht? Der OB fährt nach China, da kennen die Leute Beethoven, von Bonn haben sie noch kaum was gehört, und erzählt, ja, aber wir sind hier die Beethovenstadt. Und wir haben einerseits das wunderbare Beethovenhaus. Wir haben das Beethoven-Denkmal, was auch zeugt von der Kleingeistigkeit der Stadt Bonn. Denn ohne Liszt würde es das nicht geben. Und von daher denke ich, ist das fast so ein Etikettenschwindel, Bonn-Beethovenstadt. Und wir waren der Meinung, dass es notwendig ist, dass man Beethoven eben einen Saal, einen Konzertsaal hier hinstellt, der seiner Musik würdig ist. Der kulturelle Aspekt ist ein wesentlicher, aber es ist auch einer, der eben verbunden ist mit der Frage, was wird aus Bonn in der Zukunft? Monika Wulff-Mattis sitzt am 25. März nicht auf dem Podium, sondern im Publikum. Und man darf annehmen, dass die Pro-Fraktion um sie versammelt ist. Allerdings verursacht die Kontra-Fraktion mehr Lärm im Saal. Was den Moderator veranlasst, eine von seiner Zeitung beauftragte DIMAP-Umfrage unter der Bonner Einwohnerschaft zu zitieren. Da zeigte sich, dass die Lager sehr ausgewogen sind. Pro Festspielhaus, ich meine aus dem Kopf heraus, 46%, gegen Festspielhaus etwa 47%, der Rest unentschlossen. Also die breite Mehrheit, die das ablehnt, die gibt es nicht in dieser Stadt. Die Kontra-Fraktion besteht einerseits aus Menschen, die jegliche Hochkultur beargwöhnen und in Wolfgang Griesels Kopf den Satz vom kaputten Schuldach eingegraben haben, das zu reparieren, die Stadt kein Geld habe, weil sie ja Kultur bezahlen müsse. Hier im Saal macht sich vor allem der zweite Teil der Kontra-Festspielhaus-Fraktion bemerkbar, die auf die Philharmonie im benachbarten Köln verweist, die um die Existenz der vorhandenen Kultureinrichtungen in Bonn fürchtet. An Gebäuden, sagt der Kulturdezernent, an Gebäuden sei die Stadt überversorgt. Wir leiden immer noch darunter, dass es Strukturen gibt, vor allem im Bereich der Gebäude, die aus der Bundeshauptstadtzeit herrühren und die nicht rückgebaut wurden. Wir müssen kleiner werden, aber auch feiner. Das heißt, die Gebäude sollten zurückgebaut werden, sie müssen aber auch ertüchtigt werden. Also das Theater Bonn ist ein Beispiel. Nicht wahr, mit drei Orten. Und da könnte man intelligent sparen, indem man zurückbaut. Problem, das erfordert zunächst mal Investitionen, bevor man sparen kann. Ich gönne die Stadt Bonn ein Festspielhaus. Ich gönne vor allem das Beethoven-Orchester, ein Konzertsaal, wo man sich hört, wo man irgendwo Musik machen kann. Nur dieses Konzerthaus soll natürlich nicht auf Kosten gehen später von die städtische Kasse, die dann wieder dafür sorgt, dass das Theater weniger Geld bekommt. Und jetzt gehen wir mal nach, wo spielt das Beethoven-Orchester seine meisten Dienste? Aber da hacken wir vielleicht gleich im Theater. Herr Griesel, sollte denn Herr Langefort aus Ihrer Sicht etwas mehr Sorge vor Konkurrenz aus Bonn haben? Solange nichts da steht, habe ich auch Entschuldigung. Also ich glaube, es ist Platz genug für beide Häuser. Und wer sind wir denn, dass wir mit unserem kleinen, aber feinen Festspielhaus gegen die große Philharmonie, eine der Platzhirsche in Deutschland, uns auflehnen wollen? Keine Sorge, Herr Langefort. Das ist nicht Intention dieses Gebäudes. Ich wäre Ihnen aber dankbar, wenn wir diesen etwas suffisanten Unterton aus der Diskussion raushalten könnten. Es sind zweimal so Dinge angeklungen, die ich nicht für korrekt halte. Einmal, das Festspielhaus hätte etwas zu tun mit dem Schließen von Bädern und Bibliotheken. Und zum Zweiten, das Festspielhaus hätte etwas zu tun mit Einschnitten bei der Kultur. Es mag zwar dem einen oder anderen nicht passen, aber das Festspielhaus ist in der Investition, was das Bauen betrifft, und auch im Betrieb ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das wäre das erste Mal, dass in Deutschland so etwas funktionierte. Es gibt nur Beispiele, wo es mit dem privaten Betrieb dann doch nicht so richtig geklappt hat. Das Festspielhaus in Baden-Baden etwa bekommt jährlich 4 Millionen Euro Zuschuss aus der öffentlichen Hand. Wir wollen für den Betrieb kein öffentliches Geld. Das können wir aber hier in der Region, das muss man klar und deutlich sagen, nur deshalb tun, weil wir so großzügige und fantastisch arbeitende Sponsoren wie die Deutsche Post und die Deutsche Telekom haben. Die haben halt nur wir hier. Die Motivation, auf dieser privaten Finanzierung oder mehr oder weniger nicht öffentlichen Finanzierung des Betriebs zu bestehen, ist auch, wir wollen permanente politische Diskussionen vermeiden. Wenn Sie auf einen jährlichen Zuschuss der Kommune, sage ich mal, angewiesen sind, dann dürfen Sie spätestens alle 2 Jahre mit wechselnden Ratsmehrheiten darüber diskutieren, machen wir das oder machen wir das nicht. Ja, dann dürfen Sie diese Diskussion, die wir jetzt haben, in der Schule meiner Kinder regnet es rein, etc., pp., die dürfen wir alle 2 Jahre über die Betriebsmittel führen. Und das wollten wir nicht. Und deshalb haben wir gesagt, entweder wir schaffen das im Wesentlichen privat, also ohne öffentliche direkte Finanzierung, oder wir lassen es. Ich würde mich als OB, Oberbürgermeister, nicht wohlfühlen, wenn mir irgendwann gesagt würde, du mit deinen paar Pennies hast hier auch nicht reinzureden. Es zeigt ja auch, wenn eben Private das alleine finanzieren müssen, dass die Stadt eben auch nur so viel mitreden kann, wie es ihren nun eher kleinlichen Beteiligungen entspricht. Bin ich zu hören? Ja, jetzt. Wunderbar. Herr Beuwien, für wie belastbar halten Sie diese Planungen denn? Was, so muss man doch immer fragen, ist denn eigentlich, wenn das, was man sich vorgenommen hat oder was man da berechnet hat, wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert? Und wer finanziert es dann am Ende? Es finanziert die öffentliche Hand. Und insoweit, Herr Griesel, ist es auch nicht einfach ein Privatunternehmen, weil die Halle steht dann da. Und jetzt zu dem, was Sie sagten, Herr Bolwin. Wie kommen Sie darauf, dass die öffentliche Hand da haften muss? Erzählen Sie mir mal. Was hindert die Gegner, sich zurückzulehnen und zu sagen, lasst es die Festspielhausfreunde doch mal probieren. Wenn sie scheitern, unser Scheitern ist es nicht. Doch, sagt Rolf Bolwin, Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins. Das ist nichts anderes als die normative Kraft des Faktischen. Wirkt die normative Kraft des Faktischen quasi wie ein Naturgesetz in der vorwiegend öffentlich finanzierten deutschen Kulturlandschaft? Oder gibt es tatsächlich Möglichkeiten und Gründe, es außer Kraft zu setzen? Schauen wir zunächst auf die Bauplanung des künftigen Festspielhauses. Ich glaube, es gibt kaum einen Bau, der so sorgfältig geplant ist wie die jetzigen Entwürfe für das Festspielhaus, die also jetzt schon ein zweites Mal durch die Mangel genommen werden, die nicht nur von den Architekten, so wie bei der Hamburger Elbphilharmonie, mal eben so eine wunderbare Skizze hingeworfen und dann gesagt, ja, das wollen wir. Das Problem ist, denke ich, dass die Bürger sehr platt sagen also, egal, BER funktioniert nicht, die Elbphilharmonie funktioniert nicht und das wird auch nicht funktionieren, Punkt. In der Saaldebatte tauchen Elbphilharmonie und Berliner Flughafen als abschreckende Argumente gegen ein privat finanziertes Festspielhaus nicht auf. Dafür das WCCB, dessen Wiederbelebung die Stadt viel Geld gekostet hat. Angenommen, fragt ein Häuslebauer, angenommen, der Bauherr geht vor dem Ende des Baus pleite. Muss die Stadt dann nicht doch einspringen? Für das Kostenrisiko eines Hauses, das man baut, haftet meines Wissens der Bauherr. So, und der Bauherr dieses Festspielhauses ist eine Objektbaugesellschaft, die von den Investoren gegründet wird. Und diese Investoren haften natürlich auch für das Baukostenrisiko. Nein, das stimmt ja nicht ganz, Herr Griesel. Also diese Gesellschaft ist eine GmbH und wie jede GmbH kann sie natürlich pleite gehen. Ja, wenn dann der Nachschuss, der hier eingefordert wird, nicht stattfindet. Das ist doch eine berechtigte Frage. Das Risiko ist da. Und es gibt keine verbindliche Äußerung darüber, dass dieses Risiko, das ist ja ein Teil des Problems, dann nicht von der öffentlichen Hand getragen wird, weil es privat nicht finanziert wird. Glauben Sie denn wirklich, springt eine Dame Wolfgang Griesel gegen Rolf Bollwin bei, glauben Sie wirklich, die Post, die jetzt für das Festspielhaus ist, würde es halbfertig stehen lassen? Glauben wir der Dame oder auch nicht? Und wenden uns der Frage zu, ob es denn stimme, dass die Stadt das Grundstück kostenlos bereitstellt und baufertig macht. Richtig, sagt der Kulturdezernent. Dafür erbe die Stadt das Haus ja auch. Nach 30 Jahren. Also für die Herrichtung des Grundstücks sind 4,4 Millionen vorgesehen. Aber die werden dann noch aufgestockt durch Städtebaufördermittel, die vom Land NRW kommen. Es handelt sich um einen Bunker und ein Studentenwohnheim, welches abgerissen werden muss. Und da die Stadt Eigentümerin des Grundstücks bleibt und später auch noch Eigentümerin des Hauses wird, nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrags, ist das Geld, sind es Investitionskosten, die auch bei der Stadt verbleiben. Aber was für ein Haus bleibt nach 30 Jahren bei der Stadt? Eines, dessen drei vorausgewählte Entwürfe sämtlich schon heute überholt sind. Ein Festspielhaus mit einem unflexiblen Saal? Bohrt eine Zuhörerin nach. Eigentlich bräuchten wir neben unserem großen Haus noch die Saal Modulable, ja, für die Formate, die in dem großen Haus nicht stattfinden können. Und wir sind dann zu einem Kompromiss gekommen, der darin besteht, dass dieses jetzt in Planung genommene Haus sowohl für 800 Besucherinnen und Besucher taugt, wie auch für 1500. Ich denke, dass man gerade eine andere Art von Saal jetzt bauen sollte, als den Schuhkarton und wo die Bühne vorne ist. Ein Beispiel von einem neuen Saal, der gerade geöffnet wurde, ist die Philharmonie in Paris, wo absolut möglich ist, um den Saal total zu ändern. So ein Saal ist natürlich wunderbar. Teuer. Die Kosten waren geplant. Herr Griesel wird schon ganz blass, dann braucht er 50 mal 25 oder 50 mal 50. Die Kosten waren 200 Millionen, sie wurden 360 Millionen. Ein Konzertsaal, die ein Alleinstellungsmerkmal sein muss, baut man meines Erachtens nach, aber da zitiere ich nur mich selber, nicht für 75 Millionen. Die Frage nach dem flexiblen Saal, das kann ich nur bestätigen. Wir haben uns auf Einladung der Post alle Beteiligten getroffen und haben über dieses Thema sehr lange diskutiert. Völlig klar, wenn Sie fragen, ist nicht ein flexibler Saal besser, da gibt es keine andere Antwort als ja. Aber da kann ich nur sagen, das Leben ist kein Wunschkonzert, das kann leider keiner bezahlen. Von 10 Entwürfen wählte die Jury 3 aus. Einen aus dem Büro David Chipperfield. Ein Architekt von Weltrang, sagt Wolfgang Griesel. Da kämen sicher auch Architekturstudenten, um sich den Saal mal anzusehen. Einen Entwurf des Teams Kader Wittfeld, das eine Vineyard-Lösung vorschlägt. Das Publikum sitzt wie in einer Arena um das Orchester herum. Und einen Entwurf des Luxemburger Büros Valentini. Ein Schuhkarton zwar, meint Griesel, aber ein schöner und wirtschaftlicher. Man müsse dann den darunterliegenden Bunker nicht abreißen. Nochmal, ich kann mir viele bessere, größere, schönere Säle vorstellen. Sie sind nur leider nicht finanzierbar. Es geht doch um die Tatsache, dass diese Hallen alle nicht unter 150 bis 170 Millionen gebaut worden sind. Da kommt man doch nicht drum herum. Ja, aber man muss es nochmal deutlich sagen, weil immer so getan wird, mit dem Geld, was auf dem Tisch liegt, lässt sich das alles problemlos bauen und besteht auch noch in der internationalen Konkurrenz. Nein, es lässt sich nicht bauen und es besteht erst recht nicht in der internationalen Konkurrenz. Es ist nicht so. Das steht uns gut, wenn wir bescheiden, aber mit sehr guter Qualität auftreten. Und wenn wir die Risiken, jedes Projekt hat Risiken in sich, versuchen zu minimieren. Und das Kostenrisiko ist eines der großen Risiken. Ja. Und wenn es nicht privat organisiert wäre und wenn wir nicht, Entschuldigung, wenn ich das schon wieder sage, die Post dabei hätten mit ihrem Baumanagement. Und die Post ist einer der größten Immobilienbauer, Errichter in Deutschland überhaupt, ja, und weltweit. Die wissen, was sie tun, wenn sie bauen. Wenn wir die nicht dabei hätten, dann würde ich die Finger von diesem Projekt lassen. Der Bau mag noch weitgehend privat zu finanzieren sein. Aber Betrieb und Programm eines Hauses, das eben kein Musicaltheater sein soll? Dazu präsentieren die Festspielhausfreunde einen umfangreichen Businessplan. Anzahl und Art der Veranstaltungen, Ticketpreise und Auslastungsvorgaben, Einnahmen aus Medienrechten, Garderobe, Merchandising, Vermietungen. Übrigens auch an das Beethoven-Orchester, eine städtische Institution. Ausgaben für Instandhaltung, Steuern, Personal. Alles nicht realistisch, sagt die Kontrafraktion. Ach was, das Ganze funktioniert, sagt der Businessplan der Post. Die Unternehmensberatung, die das für uns bzw. auch für die Post ja erarbeitet hat, ist hingegangen und hat gesagt, welche Art von Konzerten wollen wir anbieten? Wo kommen die Leute her? Wie alt sind die? Aus welchen sozialen Verhältnissen kommen die statistisch? Und was können wir dann für Eintrittspreise nehmen? Das Konzept, das jetzt mal als Basis angenommen wird, sieht ja vor, im Wesentlichen die zusätzlichen Zuschauer über zwei kleinere Festivals zu gewinnen, von denen eins um Ostern herum stattfinden soll und eins um den 17. Dezember herum, Tauftag Beethovens. Damit wird man so die Rechnung in der Größenordnung von 25.000 bis 30.000 zusätzliche Besuche generieren können. Wir brauchen insgesamt 140.000 Besuche, Klassikbesuche, 90.000 haben wir über Beethoven Orchester Bonn und das Beethovenfest. Wenn man jetzt etwa 30.000 noch über die beiden zusätzlichen kleinen Festivals bekommt, ist man bei 120.000, fehlen noch 20.000, die wir über das Jahr ins Festspielhaus holen müssen. Das ist machbar. Kann funktionieren, meint der Kulturdezernent, will aber lieber noch mal nachrechnen lassen. Die Schlüssigkeit können wir selbstverständlich prüfen, aber zum Beispiel kann ich keine Aussage darüber treffen, ob der Köln-Bonner Markt, der regionale Markt, die Besucherzahlen abgibt, ob die Eintrittspreise so sind, dass sie auch erzielbar sind und ob die Auslastungszahl von 78% realistisch gerechnet ist. Also wenn wir jetzt mal uns konkret diesen Überlegungen, was macht das Festspielhaus, zuwenden, also dem Businessplan, dann muss man mal sagen, ohne Jugendveranstaltungen, die nicht viel kosten, ist das Ding in der Bürgerschaft nicht verankerbar. Dann muss es in der Lage sein, auch Veranstaltungen anzubieten für solche Menschen, die sich die teuren Karten nicht leisten können und vor allem auch für Jugendliche. Und das geht nicht ohne öffentliches Geld. Lieber Herr Bolwin, ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Was denken Sie eigentlich, wie wir ticken? 5 Jahre vor Ende des Baus gibt es natürlich noch kein konkretes Programm. Es gibt eine Grobplanung. Es wird auch weitere Planungen geben. Wir werden nächstes Jahr mit der Findungskommission für den Intendanten beginnen. Und es ist Aufgabe dieses Intendanten, dann ein Programm auszuarbeiten. Und es ist auch völlig klar unter allen Beteiligten, dass wir junge Leute zusätzlich in dieses Haus holen müssen. Nicht umsonst haben wir etwa 30 Veranstaltungen vorgesehen für Unterhaltungsmusik. Laurenz Langefort, Chef der Kölner Philharmonie, schüttelt den Kopf auf die Frage eines Besuchers, ob er vielleicht Interesse an der Intendanz des neuen Festspielhauses hätte. Er hat keine Angst vor der Konkurrenz eines noch nicht existierenden Hauses, aber Erfahrung mit Programmgestaltung in einer auch kulturell dicht besiedelten Region. Man kann natürlich die gleichen Solisten in beide Häuser spielen lassen, aber ein zu viel von einem bestimmten Solist macht natürlich auch, dass der Marktwert weniger wird. Das heißt, er kann vielleicht einen großen Saal füllen in einer Region, aber nicht zweimal. Und wenn ich dieses Businessplan durchschaue, dann schaue ich einfach auf die gleichen Namen, die auch bei uns auftreten, die natürlich auch in den anderen Städten auftreten. Ich gebe Ihnen recht, ein berühmtes Sinfonieorchester wird nicht heute in Köln spielen und übermorgen bei uns. Insofern bin ich da wirklich für Kooperation. Aber die müsste besser angelegt sein als der Versuch bei den Opern. Ich habe da noch mal eine Nachfrage. Ich würde nicht so sagen, dass die Opern so schlecht miteinander arbeiten und zweimal der gleiche Titel ist, finde ich eher eine Verreicherung, wenn man zwei Interpretationen sieht. Wir haben hier ja aber zweimal das gleiche Konzert ist doof. Ein attraktives Programm. Dazu gehört, glaube ich, dass man eben nicht nur 9 Beethoven-Symphonien runterleiert, sondern dass man auch bewusst Risiken eingeht, wenn man Kompositionsaufträge gibt, wenn man neue Musik spielt. Nur es kommt schon auf die richtige Balance an. Und wenn man ein Konzerthaus führt, hat man eben auch eine Verantwortung dafür, jetzt nicht nur für die Galerie zu arbeiten, sondern auch für die zahlenden Kunden. Das ist nun mal so und das ist im öffentlich-rechtlichen Bereich, denke ich, nicht anders als im privaten Bereich. 50 Millionen Euro stark soll die Betriebsstiftung zu Beginn sein. Wenn denn alle, die einzahlen wollen, das auch tun. Und das sind, neben Post, Telekom, Sparkasse und den privaten Spendern, vor allem öffentliche. Der Bund mit seinen 39 Millionen. Aber auch der Landkreis würde der Betriebsstiftung beitreten. Und die Stadt. Die Stadt mit 20 Jahresraten zu je 500.000 Euro. Wenn der Stadtrat dem Beitritt zur Betriebsstiftung zustimmt. Alles, was sich die Festspielhausfreunde ausgedacht und errechnet haben, passiert überhaupt nur dann. Die Stadt ist das Zünglein an der Waage. Nur die Grünen und die Linken lassen keinen Zweifel an ihrem Nein. Es gibt so gut wie keinen Stadtverordneten, dem Wolfgang Riesel und Monika Wulff-Matthies noch nicht begegnet wären. Im Rat hat das Projekt eine deutliche Mehrheit bei CDU, SPD und FDP. Das ist also weitaus überwiegende Teil der Ratsmitglieder. Aber da vermisse ich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, dass die sich öffentlich hinstellen und sagen, das Projekt halten wir für wichtig für die Stadt, da kämpfen wir jetzt auch als Politiker dafür. Das hat den Grund, glaube ich, dass eben die Politiker unbewusst immer an die nächste Wahl denken. Und hinzu kommt, dass in Bonn eben mit einem SPD-Oberbürgermeister und einer schwarz-grünen Koalition auch im Grunde seit 4-5 Jahren absoluter Stillstand herrscht, weil man sich auf nichts verständigen kann. Das ist eine scheußliche Situation und deshalb ist die Stadt oder ist die Stadtpolitik oder sind die Politiker ganz generell in Bonn eben unfähig, über ihren Tellerrand hinauszuschauen. Ich habe genug Menschen um mich herum, die mir sagen, wie es nicht geht. Man bräuchte welche, die einem sagen, wie es geht. Einen Kommunalpolitiker, einen städtischen Behördenleiter, der klar sagt, was wie geht. Den wünschen sich im Grunde ja alle. Auch die Theaterleute im Publikum. Für sie kämpft Rolf Bollwin, wenn er gegen das Festspielhaus, zum Beispiel für die Renovierung der Oper, streitet. So, ich bin sehr für in die Zukunft schauen. Nur 8 Millionen Kürzung in der Oper ist keine Kulturpolitik mit Blick in die Zukunft. Das ist eine Kulturpolitik, die auf Zerstörung von kultureller Struktur in einer Stadt ausgerichtet ist und nichts anderes. Wenn Bollwin auf dem Podium Kraft seiner Erfahrung sagt, nichts geht ohne öffentliches Geld, bekämpft er nicht die Festspielhausfreunde als Verfechter eines kulturellen Projekts, sondern als Konkurrenten um öffentliche Töpfe und um Sponsorengelder. Denn wer von den Großspendern gibt noch Geld für einen besonderen Opernabend, wenn er mit der permanenten Unterstützung des Festspielhauses ganz anders für sich werben kann? Wen Bollwin mit seinen Attacken eigentlich meint, sind die kommunalen Haushälter. die sich ihrerseits mit dem Verweis auf eine normative Kraft des Faktischen vor Verantwortung drücken. Leere Kassen, das Schlagwort ziehe immer. Aber, sagt Bollwin, fangen wir doch mal bei den Steuereinnahmen an. Es war jetzt gerade wieder zu hören, dass zusätzliche Steuereinnahmen für die öffentliche Hand zur Verfügung stehen, weil es Gott sei Dank der deutschen Wirtschaft relativ gut geht und relativ viele Steuermittel von den Bürgern, aber auch von den Unternehmen gezahlt werden. Es hat ein Programm der Bundesregierung gegeben zur Entlastung der Kommunen. Es gibt ein Programm der Landesregierung zur Entlastung der Kommunen. Wir alle, auch der Bühnenverein, alle Kultureinrichtungen fordern, dass die Kommunen ausreichend mit Mitteln ausgestattet werden müssen, um ihre soziale und kulturelle Infrastruktur zu finanzieren und auch das zu finanzieren, was sie an Aufgaben aufgetragen bekommen. Das ist in der großen Politik zu einem wichtigen Teil angekommen und funktioniert ja auch. Dass es der Kommune so schlecht geht, dass wir zum Beispiel zwischen Sport und Kultur uns über diese Frage auseinanderdividieren lassen müssen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn irgendetwas finanziert werden soll, was politisch nicht so ganz genehm ist, dann fällt auf einmal den Kommunen und anderen öffentlichen Gebietskörperschaften ein, dass sie wenig Geld haben. Die Festspielhausverfechter wollen dem Theater, den Museen, der Basiskultur nicht schaden. Nur sie ticken anders. Ihr Kulturbegriff ist ein pragmatischer. Das Primat hat die Wirtschaft. Sie haben, wie Griesel sagt, eben einen grundsätzlich anderen kulturpolitischen Ansatz. Ich gehe regelmäßig ins Konzert in der Beethovenhalle, ja, habe relativ schlechte Akustik da vorne, denn die gute Musik geht eigentlich über einen hinweg. Ja. Ich gehe aber auch zur Unterhaltungsmusik. Wir haben hier in Bonn Carlos Santana schon. Solche Sachen höre ich mir auch gerne an. Oper auch, ab und zu, nicht so oft. Ich gehe ganz gerne in die Oper, wenn ich nach einer Viertelstunde erkenne, was da gespielt wird. Also ich denke, wären wir nicht Bundeshauptstadt gewesen, hätten wir keine Oper. Nun ist sie aber nun mal da, steht auf einem hervorragenden Grundstück, hat auch Zuspruch, ist Arbeitgeber des Beethoven-Orchesters Bonn, nicht zu vernachlässigen, ja. Also ist es auch nicht ganz einfach, jetzt zu sagen, die reißen wir ab. Es gibt ein gewisses Missverhältnis zwischen dem Geld, das wir hier in der Stadt für die Oper ausgeben, und dem Geld, das wir für andere kulturelle Einrichtungen ausgeben oder auch Sporteinrichtungen. Das ist etwas, was wir aushalten müssen und was wir auch versuchen sollten, auszugleichen ein bisschen. Ne? Aber das ist, wie gesagt, kein Grund, die Oper dicht zu machen. Ich glaube, dass durch einen solchen Magnet wie ein Festspielhaus die anderen Kultureinrichtungen gewinnen. Ich gehe davon aus, dass Menschen, die hier abends ins Konzert gehen, zum Beispiel auch am Morgen vielleicht in die Museen gehen. Ich denke auch, ob man ins Theater geht, ja oder nein, ist eine Frage der Qualität des Theaters und nicht der Höhe der Subvention. Die Subventionen werden sich wegen des Festspielhauses ja nicht ändern, denn die Stadt gibt ja nur einen jetzt festgeschriebenen Betrag in das Festspielhaus. Alles andere muss durch Sponsoring eingeworben werden. Und natürlich dürfen auch andere Kultureinrichtungen dann mal schauen, dass sie vielleicht auch sich um Sponsoring intensiver bemühen, als das vielleicht zum Teil der Fall gewesen ist, wenn man sicher war, dass alles die öffentliche Hand trägt. Über die Pro- und Kontra-Erwägungen ist etwas ein wenig aus dem Blick geraten. Beethovens 250. Geburtstag 2020. Beethoven gehöre der ganzen Welt. Gestorben sei er schließlich in Wien. Wenn er in Bonn nicht gefeiert würde, auch nicht schlimm, ruft der Kölner Philharmoniechef nur halb im Spaß. Empörung im Publikum. Außerdem äußert der Vertreter des Sports auf dem Podium, es gäbe doch so viele Säle in der Stadt, um Beethoven zu feiern. Und meint den Saal, in dem er gerade sitzt. Er erntet höhnisches Lachen. Der Komponist muss gefeiert werden. Darüber herrscht Einigkeit unter den Zuhörern. Was Martin Schumacher, Dezernent für Kultur und Sport, freut. Natürlich muss Bonn ein Programm, egal in welchem Haus, anbieten, welches ganz typisch für unsere Stadt ist. Ja, und das muss uns gelingen. Das muss so sein, dass die Klassik und Beethoven das Fans sagen, es ist ein Must, nach Bonn zu kommen, weil dort passiert was, was in sonstigen Städten nicht passiert. Egal in welchem Haus, fragt der Moderator nach und verweist auf die städtische Beethovenhalle. Die steht unter Denkmalschutz und muss, Festspielhaus hin oder her, saniert werden. Nun ist es so, wir haben die Hoffnung im Moment, dass es ein neues Haus geben wird. Aber wir müssen selbstverständlich, um das Jubiläum begehen zu können, sicherstellen, dass wir spätestens 18, aber allerspätestens 19 ein Haus bereitstellen können, welches den Ansprüchen genügt, um auch dem Anspruch Beethovens gerecht werden zu können. Und deshalb ist die Planung für den Umbau bzw. die Renovierung der Beethovenhalle in einem Zeitplan eingepasst, der sicherstellt, dass diese Halle dann auch zur Verfügung steht. Dieser Zeitplan kann auch verändert werden. Also wenn das Festspielhaus kommt, kann man noch rechtzeitig umsteuern und dann so planen, dass man sich auf das neue Haus konzentriert und das alte so lange nutzt. Aber hat die Stadt denn das Geld, diese alten Immobilien wieder so instand zu setzen, um sie dann so nutzen zu können? Um jetzt ganz klar zu sagen, die Stadt hat das Geld nicht, aber sie muss diese Investitionen trotzdem machen, obwohl wir wissen, dass wir damit den Schuldenberg noch vergrößern. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, es war noch nie so günstig wie im Moment zu bauen, weil einfach die Zinsen gegen Null tendieren. An dieser Stelle hätten die Festspielhausfreunde natürlich Zahlen parat. Zum Beispiel, dass die Stadt in die Sanierung der Beethovenhalle dramatisch weniger investieren müsste, wenn darin keine sinfonischen Konzerte mit Weltorchestern stattfinden müssten. Wenn die Beethovenhalle als das betrieben würde, was sie ursprünglich war, als Mehrzweckhalle. Wenn es, mit anderen Worten, auch ein Festspielhaus gäbe. Die Stadtverordneten, die am 18. Juni über die Beteiligung der Kommune an der Betriebsstiftung des Festspielhauses abstimmen, werden die Zahlen kennen. Und die Oberbürgermeisterkandidaten, die sich am 13. September zur Wahl stellen, auch. So, es gibt Menschen, die sagen, ja, mit ein bisschen Druck. Und wenn die Post es macht mit ihrem Baumanagement und ihrem Sachverstand, dann kriegt man das auch in 2 Jahren hin. Ich sage immer, lass uns bitte von 3 Jahren ausgehen. Irgendetwas wird passieren, Wassereinbruch oder was auch immer. Deshalb sollten wir von den 3 Jahren ausgehen. 2019 zurückgerechnet, also 2019, 2018, 2017, also 2016 sollten wir mit dem Bau beginnen. Und Sie glauben daran? Ja klar, sonst säße ich nicht hier. Freude, Freude! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, kommunale Kultureinrichtungen so herrichten und ausstatten, dass sie konkurrenz- und überlebensfähig sind. Das heißt, Geld und Mut hier investieren. Und das Festspielhaus? Zulassen. Und vertraglich absichern, dass kein städtischer Euro mehr als vereinbart gezahlt wird. Kein einziger städtischer Euro. Denn eines ist klar. Das Festspielhaus ist kein Projekt für eine Stadt, sondern für Beethoven. Und der ist keine Privatangelegenheit. Der gehört auch nicht der Post. Der gehört allen. Mission Beethoven. Die Bonner Festspielhausdebatte. Sie hörten ein Dossier von Ulrike Bajor. Es sprach Claudia Mischke. Ton und Technik Michael Morawitz und Anna Dein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.